Neulich auf Mastodon. Ein mutmaßlich radfahrender Autohasser war der Ansicht, Radfahrer sollten auf Straßen nebeneinander fahren dürfen. Es solle gleiches Recht für alle gelten. Gleiches Recht für alle? Super Idee. Wenn, dann aber ganz. Wenn zwei Radler, gleich zwei Fahrzeuge, nebeneinander eine Fahrbahn nutzen dürften, müssten im Gegenzug auch zwei Autos nebeneinander eine Fahrbahn nutzen dürfen. Müssten aber auch zwei Fußgänger nebeneinander eine Fahrbahn oder einen Bürgersteig nutzen dürfen. Da Autos aber keinen Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Autos halten müssen, müsste der Mindestabstand zu Radfahrern fallen. Falls nicht, müssten alternativ Radfahrer zueinander 1,5 Meter Mindestabstand halten, aber dann auch zu Autos, zum Beispiel beim rechts dran vorbeiziehen, falls die Ampel rot ist. Desgleichen würde ich das auch als Fußgänger fordern, das heißt, dass Radfahrer einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu Fußgängern einhalten müssen, auch wenn zwei Personen nebeneinander gehen. Das sollte selbstverständlich auch für Autos gelten. Desgleichen sollten Verkehrsverstöße von Radfahrern analog zu Verkehrsverstößen von Autofahrern und in gleicher Höhe geahndet werden. Generell bei Nichteinhaltung der StVO, insbesondere bei Rotlichtverstößen, Ignorieren des Rechtsfahrgebotes, unangekündigten Richtungswechseln, Nötigung, Nichteinhaltung von Sicherheitsabständen, Fahren auf der falschen Straßenseite, Nichtbenutzen von Radwegen sowie widrigem Benutzen von Bürgersteigen und Gefährdung von Fußgängern. Das wäre dann dieses gleiche Recht für alle. Unter anderem. Das dürfte insbesondere Fußgängern ganz gut gefallen. Bei obigem Tröter bin ich mir da nicht so sicher. Moin, liebe Freunde der seichten Audiounterhaltung. Man nennt mich Andreas und ihr hört Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 125. Ich weiß ja nicht, wie es euch ergangen ist, aber ich hatte eine erlebnisreiche Zeit. Stellt euch vor, ihr liegt sanft in Morpheus' Armen und nein, ich meine nicht Lawrence Fishburne aus Matrix, sondern den Gott der Träume, Morpheus, Sohn von Hypnos, dem Gott des Schlafes aus der griechischen Mythologie. MitdenkerInnen drängen sich jetzt wahrscheinlich Analogien zu Morphium und Hypnose auf. Egal. Ihr liegt sanft in Morpheus' Armen, ein Träumchen von Traum erfreut euch mit angenehmen Bildern in Farbe und HD. Das einzig Störende ist dieses enervierende Piepsen, was so gar nicht zu den Bildern passen will und euch unsanft aus dem Schlaf reißt. Fuck, ein Rauchmelder und es ist nicht wegen einer schwächelnden Batterie. Ihr schwingt euch schlaftrunken und mit viel Adrenalin aus dem Bett, realisiert, dass es nicht der des eigenen Schlafzimmers ist. Im Flur ist schnell klar, es ist auch nicht der im Flur, im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer 2. Es ist Schlafzimmer 3. Nicht klopfen, sondern klotzen, rums, die Türe aufgerissen und das Licht eingeschaltet. Dunst flimmert im Lampenlicht, wabert mit teeartigem Geruch durch den Raum, obwohl das Fenster offen steht. Verursacht durch eine E-Zigarette trotz Rauchverbots im Haus. Tja nun, zumindest wissen wir jetzt, dass wir uns auf die Funktion der Rauchmelder noch verlassen können, wenngleich an Schlaf für mich nicht mehr zu denken war. Tja, dumme Geschichte. Wesentlich besser ging's ums dann beim Lavalieren, beim Schrittieren. Doch hört selbst. Es ist Sonntag, der 8.1.2023. Und eigentlich sollte es im Moment regnen, tut's aber gerade nicht. Sieht zwar nach Regen aus, könnte, Kachelmann sagt Regen, eine andere Wetter-App sagt, nee, da hinten zieht's jetzt dunkel auf, vielleicht werden wir nass. Wäre gut möglich, wir werden vielleicht nicht so weit weggehen, weil niemand hat die Absicht, nass zu werden. Zieht aber da hinten echt dunkel auf, ne? Man weiß es nicht. Ja, nun denn. Gehen wir halt mal. Untypische Zeit. 2:30. Aber zumindest haben wir schön gegessen. Jetzt haben sie eine verstellbare Anhängerkupplung. Höhenverstellbar. Ja. Ich weiß nicht, woher. Also die kurze, da können wir zumindest irgendwo unterstellen, wenn es regnet. Gehen wir halt nochmal die Standardrunde und gucken, ob die heiligen drei Köche sich noch verspätet haben. Allerdings habe ich wenig Hoffnung, dass sich da noch was tut. Ich bin auch gespannt, wie lange die Krippe da noch hält. Ist ja jetzt bald so weit, dass die Ostern weichen muss. Also die Satellitenschüssel da, die da ein volles Signal kriegt, unter dem Vordach der Garage. Ich weiß es ja nicht. Das ist ein Fiat 500 in Flieder. Mhm. Ja, es regnet. Unangenehm. Und jetzt? Vielleicht regnet es weiter. Hä? Ja, sicher zieht es in die Richtung. Zweiter Versuch. Sieht aber genauso dunkel aus wie eben da drüben. Das war jetzt eine andere Jacke, oder? Rotjäckchen und der böse Wolf, oder was? Die Kommunistenjacke. Ich würde eher sagen, so eine Tonne von der See. Die gibt es ja auch in so rot. Wo gehen wir denn jetzt her? Und den Weg einfach mal falsch rum, oder was? Ja, gehen wir. Das heißt, wir gehen jetzt an Tennisplätzen hoch und dann ein Kapellchen vorbei und hinten wieder runter. Guck mal, da sind noch Weihnachtsgeschenke im Auto. Hm. Kriegt die denn? Selbstverständlich. Ja, so sind wir hier. Es gibt noch Weihnachtsgeschenke auf Hutablagen in Autos. Mir ist beim Schneiden ja aufgefallen, dass ich ziemlich viele Buchstaben verwechselt beim Sprechen. Ganz komisch. Hutabladen anstatt Hutablagen. Ich weiß auch nicht, das ist im Moment ganz komisch. Ein Maserati. Also 210 auch nichts mehr weiß. Wie kann der nur 210? So hieß es im Lied. Mein Maserati fährt 210, die Polizei hat es nicht gesehen. Damals. Ja, ich sag ja, jetzt kann er damit nichts mehr reißen. Nee, damals. Obwohl, ich meine, du hast gesehen, mit welcher Geschwindigkeit der hier durch den Kreisel gefahren ist, ne? Das wäre jetzt für ein BRZ schon die Geschwindigkeit zum Driften gewesen mit Jahresreifen. Das war ein Subaru. Aber welcher? Outback? Ich denke mal Outback, aber weil der ist größer als meiner. Nur der hatte hinten irgendwie was Rotes dran stehen. Vielleicht eine neue Variante. Modelljahr 2023 oder so. Mit Facelift. Man könnte echt meinen, es ist unter der Woche, ne, bei dem Verkehr. Man kann das hier auch noch. Unten drunter drücken. Ja, das wusste ich auch noch nicht. Es gibt einen mechanischen Taster unten drunter. Ja, das ist ja mal ganz was Neues. Siehst du mal, ich bin so ein schlechter Fußgänger, ich habe da keine Ahnung. Ja, wer weiß, wo ich da jetzt reingedrückt habe. Aber ich habe Gel dabei. Haha. Desinfektionshandgel. Ja, kannst das mal in die Tasche stecken. Weil ich habe es mir natürlich genau in die Hand und den Reißverschluss bitte hoch. Danke. So, und du hast mir jetzt gesagt, neulich hier im Brunnen wäre was? Esskastanien. Ah, das will ich jetzt sehen. Jetzt sag nicht, dass im Moment da keine wachsen, das ist mir klar. Sollen das diese Bäume hier sein? Das da, hier ist alles voll davon. Das hier auch? Ich bin nicht sicher. Ich weiß, was da hinten ist. Ist hier irgendwo Platzkonzert? Ich höre Trompete. Ja, Frustrationstoleranz hat das Kind nicht. Guten Tag. Guten Tag. Na, hallo. Alles gut? Ja, bei dir auch? Ja, muss, ne? Ja. Okay. Könnt ja meinen, es ist soweit um 5, 6 Uhr, ne? Ja, in 2 Monaten ist es das auch um die Witterungszeit. Da sind viele Leute unterwegs. Ist auch komisch, ne? Entweder der Männer geht spazieren oder die Dame geht spazieren, aber zusammen sieht man die nie. Ich dachte, es kommt ein Pferd. So die Schrittgeschwindigkeit von den Pferden auf Hallighoge, wenn die da mit der Kutsche vorbeikommen. Den Teich kann ich auch noch nicht da unten. Vielleicht kommt da der. Ja, das kann der sein. Und vielleicht, wenn da unten so eine Angelhütte ist oder so, dass da vielleicht einer räuchert oder irgend so ein Geschiss macht und dann hier der Brandgeruch immer hochzieht. Ne? Weil das ist ja hier ungefähr auf der Höhe. Das erklärt die Nähe der Fischreiher vielleicht auch. Ja, das kann wohl sein. Mikrofon. Das ist ja wohl das allerletzte. Wieso geht denn normales Foto damit nicht? Ja, die App will halt wissen. Die weiß ja nicht, ob du jetzt ein Foto machst oder nicht. Stell dir mal vor, du hast die App auf, willst dann plötzlich ein Video machen und dann geht das Ding auf und sagt, nö, du hast die Mikrofoneinstellung nicht. Hast du da jetzt ein Update drauf? Nein, ich habe gestern mal überall in jeder App geguckt, wo ein Mikrofon gewünscht ist. Und bis auf die Messenger-Apps habe ich das überall abgeschaltet. Ja, bei der Kamera-App ist das nicht geschickt. Ja, es sei denn, du möchtest halt diese Schwarz-Weiß-Stummfilm-Videos machen und dann... Ja, Video könnt ihr ja fragen. Vertonst du später, wenn nee. Wenn du normal Kamera aufmachen willst. Nein, das ist eine generelle Einstellung für die komplette App. Und wenn du sagst, will ich nicht, dann braucht der nicht mehr fragen. Warum? Wäre ja genauso, als wenn plötzlich der Nachbar kommt und sagt, kann ich mal dein Auto haben? Ich habe generell gesagt, nein. Und dann kommt er beim nächsten Mal zum Edeka? Nein. Zum Zigarettenhut? Nein. Generell nein. Das muss jetzt nicht wissen. Ja, wenn du generell was verbietest, dann muss man nicht wegen irgendwelchen Sonderfällen fragen. Sonst hätte man ja da so ein Button machen können, bitte fragen. Oder jedes Mal fragen. Zum Beispiel, wenn du jetzt Fotos hast und willst du die in die sozialen Medien schicken. Da werde ich auch immer gefragt nach Twitter. Nur diesmal oder immer oder nie. Dann darf ich mich entscheiden. Weißt? Mhm. Mansplaining at its best. Aber leuchten tut die Jacke nicht, ne? Also, wenn ein Auto drauf strahlt oder so. Müssen wir, wenn das Wetter mal besser ist, mit dem Fahrrad hinfahren. Weil mit dem Auto darfst du ja an der Wasserpumpe, also in diesem Pumpenhäuschen, ne, nicht parken. Aber mit dem Fahrrad kann man ja mal gucken. Ich dachte, es fängt wieder an zu regnen. Dreiviertel Stunde geht aber. Man merkt, wie die vorne dran doch an. Bitte? 200 Gramm, die du gestern meinst. Das merkt man dir doch an. Echt? Ich brauche das Wein. Was haben wir denn für eine Pace? 30. Für einen Kilometer? Ja. Im Gehen? Ja. Ist das gut? Ja, wir haben sonst sowas bei 50. Aha. Na dann. Da gehen Textmarker. Schau. Fällt sofort auf. Wir gucken zu Hause mal nach dem Schnitt. Ich würde da einfach langsam sein. Aber da sind wir so nah rum, dass es schneller ist. Ja, war die aber gestern schon ein bisschen. Also unten rum. Und jetzt bis Mitte Wade oder was? Was hattest du gestern? Ja, Kleinigkeiten. Gibt solche Lampen eigentlich auch in Uni oder muss da, ja die hier zum Beispiel am Bürgerhaus dran sind, oder muss da immer direkt so eine Kölschsorte draufstehen? Bitte? Könnt ihr mal Fanta draufschreiben oder so? Oder, weiß ich nicht, Geroldsteiner. Weißt du, muss ja nicht immer Bier sein. Oder einen vernünftigen Single Malt, wenn man schon bei Alkohol ist. Oder Dornfelder, wenn man... Oder werden die gesponsert, so vom, wenn du von unserer Brauerei das Zeug nimmst, kriegst du die Lampen umsonst? Ja, aber du musst aber eine gewisse Menge Mindestumsatz haben, sonst wirst du irgendwann nicht mehr beliefert. Ja, eben, ich kann die Kneipe. Ja. Deswegen weiß ich nicht, wie das hier ist. Wir können ja halbes Jahr nichts machen und dann nochmal eine Party und dann holst du wieder seine Kästen. Das ja, die sind ja wahrscheinlich nicht gebunden. Eben, deswegen frage ich ja. Lokalen Getränkedealer anhauen, ob der irgendwie an sowas rankommt. Also ich möchte nicht eine Lampe mit einer Kölschsorte bei mir im Haus haben. Wir könnten die beim Obi kaufen. Ja. Oder, Entschuldigung, im einschlägigen Baumarkt kaufen. Mit dem... Ohne Logo. Ja, ohne Logo. Warum ist bei dir im Büro Licht an? Warum ging es jetzt aus? Tja, Fragen über Fragen. Wir konnten das selbstverständlich klären, doch das tut hier weniger zur Sache. Eine andere Geschichte ist das Lavalieren beim Schrittieren an einem anderen Tag. Doch hört selbst. Sonntag, der 15.01.2023, 10.30 Uhr in Deutschland. Es regnet gerade nicht mehr. Es ist sogar etwas blau am Himmel im Norden, sogar auch im Westen. Temperatur liegt sowas bei 5 Grad, ne? Ungefähr. Ja. Auch lustig. Falkenhof wacht auf. Kaum sind wir am hässlichen Haus vorbei. Ja, tatsächlich ist es immer noch hässlich. Warum liegen denn jetzt hier zwei Ziegel? Vielleicht wollte die einer nach Lützerath mitnehmen und hat sie vergessen, oder was? Nee, kaum sind wir an dem hässlichen Haus vorbei, geht im Nebenhaus. Was der für einen kleinen Auspuff hat. Das ist ja ein Trinkhalm. Geht am Nebenhaus am Balkon erstmal der Rollo runter und kaum sind wir vorbei, geht er wieder hoch. Ich verstehe das nicht. Dann gegenüber auch ein Rollo und jetzt mir gegenüber Wind. Aber es soll ja ein bisschen stürmisch sein heute. Man weiß es nicht. Es gibt Neues vom ehemaligen Bushallenplatz. Der Faltmüllbeutel, von dem ich neulich erzählt habe, der steht jetzt nicht mehr mitten auf dem Platz, sondern auf dem Podest, wo früher die Glascontainer standen. Aber ansonsten hat sich nichts getan. Ach, guck mal, die kriegen hier auch Module auf der Nordseite. Da schau her. Das werden auch einige werden. Bestimmt 40 oder so. Na, nicht ganz. Aber 20 hier auf die Seite kommen drauf. Vielleicht haben sie die Südseite auch noch beklagt. Ja, da stehen die Stangen auch schon rüber. Da ist auch das Gerüst. Das Gerüst kommt mir seltsam bekannt vor. Es dürfte dann derselbe sein, der bei uns auch die Solaranlage montiert hat. Aber aufgrund des Windes hier auf freier Pläne erzähle ich euch die Neuigkeiten dazu gleich im Wald. Wir gehen heute die Standardrunde oder unten im Park. Zumindest da, wo nicht zu viele Autos sind und wo der Wind nicht ganz so rauscht. Wobei möglicherweise rauscht ja auch die Lennefe, denn wir haben üppige Regenfälle gehabt. Was bedeutet, dass die Flüsse und Bäche hier im Oberbergischen doch recht angeschwollen sind. Und mit der meine ich der Firma, also die Firma, die es bei uns gemacht hat, nicht eine Person. So, das ist echt schön im Westen, ne? Hier die paar kleinen Wolkenbänder, der Himmel wunderbar blau und im Süden graue Suppe. Gestern habe ich nicht sehr viel schrittiert, deswegen bin ich froh, dass das heute klappt, weil gestern war so ein typischer Samstag. Ich habe die meiste Zeit damit verbracht, an einer Audioaufzeichnung rumzuschneiden. Die benötigte doch sehr viel Zuwendung, aber ich glaube, es ist ganz gut geworden. Es ist dummerweise nur der erste Teil, deswegen werdet ihr da noch eine Weile warten müssen, falls euch das überhaupt interessiert. Und zwischendurch war ich beim Optiker bzw. bei der Optikerkette meines Vertrauens wegen meiner Brille. Und was sich da getan hat, das schneide ich jetzt einfach an dieser Stelle mal rein, damit ihr überhaupt wisst, worum es da geht. Offenbar wisst ihr es ja schon, sofern ihr die Konserve 124 aufmerksam gehört habt. Ansonsten husch husch nachhören. Wie erwähnt, hatte ich mir einen Termin geholt und Samstag war es soweit. Gut eine halbe Stunde zu früh fand ich mich in der Filiale ein und sah, da war richtig was los. Trotzdem musste ich nicht lange warten, denn nach wenigen Minuten kam eine Optikerin aus der Werkstatt und kümmerte sich um meine Anliegen. Zuerst gab sie die Brille in die Werkstatt, damit man sich um das defekte Bügelende kümmern könne. Dann begaben wir uns ans Refraktionieren. Nach diversen Versuchen, die Buchstaben diverser Reihen zu lesen, stand fest, dass sich die Werte meiner Augen in den letzten Jahren tatsächlich verändert haben. Das bedeutete, dass ich mit meinem Wunsch einer neuen Brille gar nicht so schlecht lag. Also suchte ich mir ein neues Brillengestell aus. Im Endeffekt dasselbe wie das bisherige, nur mit grauen Bügeln. Und weil diesen Monat noch so ein Rabattding läuft, habe ich mir direkt noch eine Arbeitsplatzbrille bestellt, denn so eine hatte ich bislang noch nicht und in Anbetracht der Tatsache, dass die Monitore immer größer werden, halte ich das für eine gute Idee. Nur meiner jetzigen Brille konnte man nicht ad hoc helfen. Die benötigt neue Bügel, die ich selbstverständlich bestellt habe, denn wie ich schon erwähnte, ist sie quasi das baugleiche Modell der neuen Brille. Somit wird sie nicht nur meine Ersatz- und Heimwerkerbrille, sondern auch meine Ersatzteilbrille sollte mit der neuen nach 2 Jahren mal was sein. Denn 2 Jahre läuft die Versicherung. Mir tränen die Augen vom Wind, der sich an der Brille bricht. Der Gegenwind. Gleich habe ich spröde, dehydrierte Augäpfel und du musst mich führen. Die einen haben einen blinden Hund, die anderen eine blinden Holde. Ja. Ich bin heute übermäßig gut gelaunt. Ich weiß nur nicht warum. Das könnte sich dahingehend niederschlagen, dass ich heute eine Menge pseudowitzigen Unsinn erzähle. Das muss aber nicht zwangsläufig so sein. Wer weiß. Also, diese Konserve könnte möglicherweise unter Umständen vielleicht etwas anstrengender werden als die üblichen, die anderen, die vorherigen. Und vielleicht auch die nachfolgenden. Wer weiß das schon. Alternativ fällt mir vielleicht auch gar nichts zum Erzählen ein. Und dann ist sie langweiliger als zuletzt. Derzeit gibt es ja eine Person, die den Anspruch erhebt, den langweiligsten Podcast zu machen. Zumindest sagt er das in seinem Podcast. Aber wer weiß, vielleicht kann ich das ja noch toppen. Selbstverständlich soll das kein Wettbewerb sein. Aber ein bisschen Spaß muss sein. Ich erinnere da ans Wanderwaffeleisen und auch den Spaß, den wir dabei hatten. Wenn auch nur 1 oder 2 Mal zusammen. Ansonsten immer nur vom Hören und Sagen. So sieht's aus. Wie ihr hört, es geht schon los. Es rauscht lauter als zuletzt. Die Brücke an der Westseite des Schlossparks über die Lennefe. Das Wasser ist überraschend klar, das heißt, der ganze Schlamm, der sich hier drin befunden hat und der locker sedimentiert war, der ist jetzt weg. Aufgrund des, ja, ein richtiges Hochwasser war es ja nicht, aber des höheren Wasserstands der letzten Tage. Und es ist eben nicht diese braune Flut, sondern man kann trotz der weißen Schaumspitzen durch ein dezent graugrünes Wasser bis auf den Grund der Steine gucken. Es ist also sehr schön und mal sehr sauber. Und was man eben hörte an Rauschen, war das Rauschen des Klärwerks. Warum auch immer, da wird wohl Wasser umgepumpt. Sehr, sehr schön. Am Donnerstag war in Engelskirchen auch die Agger relativ hoch, aber weit weg vom Höchststand. Also so schlimm war es nicht. Und da es auch jetzt aufgehört hat zu regnen, ist eher mit fallenden Ständen zu rechnen. Hier auf dem Trimmdichtpfad steht allüberall mal Wasser drauf auf dem Weg. Und ja, viel scheint noch nicht los zu sein. Ja, was wollte ich erzählen? Update Photovoltaik. Wie ich in einigen Konserven letztes Jahr schon erzählt habe, habe ich seit Juni letzten Jahres die Photovoltaikmodule auf dem Dach, aber der mitbestellte Speicher inklusive Wechselrichter und der zusätzliche Wechselrichter waren nicht lieferbar. Aufgrund diverser Schwierigkeiten, Chipmangel, weiß der Geier, und darauf hatte man mich ja im April bestellt, war die Anlage im Jahr davor im April hingewiesen. Aber ich habe gesagt, na, mach die Dinger trotzdem mal drauf, was da ist, ist da. Und auf den Rest können wir warten, weil hinten in eine Warteschlange einreihen wollte ich mich dann doch nicht. Und das war möglicherweise ein weiser Entschluss, ich weiß es nicht. denn dieses Jahr scheint sich die Situation nicht zu verbessern. Also, man hatte mir gesagt, letztes Jahr im November frühestens, theoretisch möglicherweise, kämen die fehlenden Teile. Die sind aber dann nicht gekommen und ich habe aber auch die Füße stillgehalten und auch nicht nachgefragt, weil sich dieses Jahr ja diverse Bestimmungen ändern sollten. Jetzt im Januar, wo diese Bestimmungen in Kraft sind, wäre es natürlich ideal, vor dem Sommer, vor dem Frühling möglicherweise noch die Teile zu bekommen, dass ich zumindest diese Saison den Strom ernten könnte. Deswegen habe ich meinen Anlagenbauer angeschrieben, mal gefragt, wie es denn aussieht und auch, ob ich gegebenenfalls, weil die Anlage ja nicht in Betrieb ist, nicht fertiggestellt war, auch die Mehrwertsteuer zurückkriege, die ich letztes Jahr bezahlt habe, weil Anlagen sollen ja jetzt mehrwertsteuerfrei sein. Wegen der Mehrwertsteuer konnte er mir nichts sagen. Wann die Teile geliefert werden, konnte er mir nicht sagen, weil der Versorgungsengpass scheint ja immer noch da zu sein. Was er mir aber sagen konnte, war, ich bin auf Platz 2. Was bedeutet, nur noch eine Person vor mir oder eine Familie, wie auch immer, wartet auf die Fertigstellung der Anlage und danach sind wir da dran. Das Dumme an der Sache ist, man weiß nicht, wann das sein wird, denn die haben ausreichend Teile bestellt. Nur wann die geliefert werden, ist fraglich und es scheint wohl auch so zu sein, dass irgendwann der Großhandel sagt, ja, wir haben jetzt so ein Teil übrig, dann schicken wir das mal dem Anlagenbauer. Und plötzlich kriegt er ein Paket und dann ist dann da der Wechselrichter drin. Aber nicht, dass man ihm vorher sagt, der kommt jetzt nächste Woche, nein. Das Paket, das trifft dann so plötzlich ein, pupp, dann ist es da. Und dann können sie überlegen, ach ja, jetzt ist es da, dann können wir ja jetzt einen Termin zur Fertigstellung der jeweiligen Anlage machen. Das ist sehr unbefriedigend, aber es könnte ja sein, dass jetzt kurz- oder mittelfristig das Ende in Sicht ist. Wobei ich mich dann frage, wird es dann das Ende sein oder lässt sich der Versorger, der Grundversorger oder wer auch immer jetzt für meinen Zähler zuständig ist, auch noch mal ordentlich Zeit und sagt, wir haben Personalmangel oder vielleicht auch Zählermangel und deswegen können wir ihre Anlage jetzt noch nicht in Betrieb nehmen? Und dann warten die schön, bis der Sommer vorbei ist, bis man einen neuen Zähler bekommt. Weil solange man den Zähler nicht hat und die Anlage dann nicht in Betrieb ist, muss man ja den teuren Strom kaufen. Wie gesagt, sehr unbefriedigend. Ich hätte gern meinen eigenen. Zumal ja jede Kilowattstunde, die ich selber ernte, ja schon eine ordentliche Kostenersparnis ist. Weil wie viel wird das jetzt kosten dieses Jahr? Kilowattstunde 50, 60 Cent, keine Ahnung. Fürs Einspeisen bekäme ich 6 oder 8. Auch keine Ahnung. Deswegen benutze ich den doch lieber selber und kaufe mir den nicht teuer ein. Ja, was soll ich sagen? Mal abwarten. Aber ich halte euch auf dem Laufenden. Jetzt ist ja erstmal Winter. Das ist ja auch so ein Ding. Dieser Winter, der hat sich ja in den letzten Jahren. Hier läuft aber echt richtig viel Wasser den Berg runter. Ne? Guck mal, überall. Das ist jetzt schon der zweite, dritte, vierte Strom, der hier rüberläuft. In allen Senkungen steht richtig viel Wasser. Das ist der Knaller. Und es ist alles super klar. Sehr, sehr schön. Ein Foto machen hier. Ich gehe mal weg. Die Holde fotografiert. Irgendwie schräg. Soll mal eben knipsen. Die Winter haben sich verschoben. Gefühlt. Früher hieß es ja mal Winterreifen von O bis O. Oktober bis Ostern. Derzeit sieht es wohl so aus, dass man die vor Dezember, Januar eigentlich hier im Oberbergischen gar nicht mehr braucht. Dafür könnte es sein, dass man sie bis Mai drauflassen muss. Tja, schwierige Situation. Nichtsdestotrotz ist für heute Nacht Schnee angesagt. Man kann es kaum glauben. Und ab Donnerstag sollen die Temperaturen sogar ins Negative fallen. Da bin ich ja mal gespannt. Nächsten Sonntag minus 12 Grad, aber es ist ja noch eine Woche hin. Und ich glaube, eine vernünftige Prognose für 7 bis 10 Tage ist heutzutage immer noch nicht drin. Manchmal schaffen sie es ja auf die nächste Stunde nicht. So. Ja, das ist doch der, den wir schon mal vor Jahren angeprangert haben. Das ist doch so ein Messpunkt. Ja, aber der Messpunkt nee. Der war von Anfang an so hässlich. Ohne Scheiß. Da war hier noch richtig Schotter. Da habe ich den schon mal fotografiert vor. Das war ganz zum Anfang vom Lavalieren, meine ich. Irgendwann. Da stockte der auch so ein, zwei Zentimeter einfach aus dem Weg raus. Und war nicht mal angemalt. Dass der jetzt weiß ist, ist schon ein Wunder. Der blaue Himmel lugt hervor. Die Sonne scheint. Kein Regenbogen. Wir sind auf Höhe des Johanneskapellchens. Auch da scheint die Sonne schön durch die Fenster rein. Innen ist es mal nicht dunkel, sondern relativ hell. Man kann aber nur von außen reinschauen, weil Wie immer ist die Türe abgeschlossen. Jetzt geht die Sonne weg und drin trübt es sich mal wieder ein. Ich schaue trotzdem mal eben durch die Tür. Das Lästige ist, es sind so Plexiglasfenster, also an der Türe. Die sind halt was trüb und die sind ein bisschen schmutzig. Ne? Hört sich auch doof an. Was haben sie? Eine Krippe haben sie da stehen mit ganz viel Laub und Blättern. Naja, aber nicht beleuchtet, also ein wenig trostlos. Von hier führt der Weg dann zu der Krippe, die wir jedes Mal betrachten. Und dann bin ich mal gespannt, ob die noch da ist oder ob man die schon abgebaut hat. Wir werden es sehen. Ihr werdet es hören. Vielleicht mache ich auch ein Foto, wenn sich was verändert hat. Ansonsten schaut einfach in einer der letzten Episoden, am besten der mit dem letzten Bild der Krippe. Dann ist das ja der Status quo. Der Weg ist matschiger als zuletzt. Ich gehe mal ein wenig außen rum. Frau macht ein Bild. Scheint sich was getan zu haben oder eher nicht. Nur schönes Licht, es hat sich nichts getan. Alles ist noch so hübsch arrangiert wie... Nee, doch. War das eine? Hatte ich das eine nicht auch oben reingestellt? Es hat doch einer hier eine von den... Hier auch immer. König Herodes ist halt nicht da. Nee, die sind nicht da. Die waren vielleicht nur kurz da, weil ich hatte ja beim letzten Mal vermutet, dass das eventuell die Sternsinger waren. Herodes. Hä? Du musst doch nicht flüchten. Also... Wegen Flüchten, ja, stimmt, da war was. Aber der Herodes ist auch nicht selber gekommen. Der hat doch irgendwas erlassen. Ja, aber ja und du. Nee, du weißt ja auch nicht, wie die Truppenmoral war damals. Ne? Also hatte der nicht. War das nicht das mit dem Zählen, weswegen die überhaupt dahin gelatscht sind? Ja, und dann hieß es ja, der König ist geboren und dann sollten ja alle Kinder umgebracht werden. Ah ja, stimmt. Auch da war was. Ja, ich habe da viel vergessen. Ich auch von Stefan Rath nicht interpretiert, ne? Total über. Ja, nicht über Kirche. Wobei, was ich weiß, interessant, was ich weiß, ist, dass der Matthäus, ne, in seinem Evangelium, was ja eigentlich gar kein Evangelium sein sollte, also irgendwie, das war ganz komisch, der hat ja irgendwas erzählt von Weisen und Sterndeuter. Und im 6. Jahrhundert wurden dann da plötzlich Könige draus. Das haben die wohl dann mal irgendwann so beschlossen. Und im 8. Jahrhundert waren das dann plötzlich heilige drei Könige oder so. Und dann hat man die 1167, schlag mich tot, in Teilen, also die Fragmente von denen, irgendwie in den Schrein gepackt und dann in den Kölner Dom gestellt. Also, ja, das ist ja alles nett, aber weißt du, so grundsätzlich, das ist ja wieder dieses stille Postprinzip. Ne? Zuerst kommt da so ein Sterndeuter. Ne? Das kann auch so einer sein wie hier jemand bei, kennst du dieses Astro-TV oder so? Da ist dann jemand und sagt so, ja, ich gucke so in die Sterne und morgen stirbst du. Oder diese Woche hast du Glück. Oder du hast die Scheidung durch. Oder was weiß ich, erzählen die. Ne? So, also das Sterndeuter. Ne? Wir reden nicht von Astronomie. Ne? Das ist ja eher Astrologie. Was man da so reindeuten kann. Und dann, weil die halt ziemlich viel erzählt haben und sich das möglicherweise auch recht klug angehört hat. Und vielleicht war auch nur einer von denen irgendwie Sterndeuter und die anderen waren so Mitläufer. So rechte und linke Hand, die immer gesagt haben, ja, das stimmt so. Und dann klang das furchtbar weise. Und dann waren die halt aus dem Morgenland. Weil die ja auch möglicherweise andersfarbig waren und weiß man ja nicht. Ne? Ist er wieder da mit dem orangen Helm? Der ist uns hier schon öfter entgegengekommen. Der fährt Trasse, dann kommt er hier rum, fährt wahrscheinlich einmal durch den Wald und dann Trasse wieder zurück oder so. Ich habe keine Ahnung. Machen die jetzt? Fahren sie wieder zurück? Haben sie was verloren? Ja. Nee. Ja, Radfahrer aus Köln-Porz, die dürfen hier selbstverständlich zu dritt nebeneinander auf der Straße fahren. Warum denn nicht? Sind aber nur 5, ne? 4 oder 5. Wahrscheinlich auch nicht angemeldet als Gruppe, kennt man ja. Aber haben natürlich alle Rechte. Und nein, ich hacke nicht wieder auf den Fahrradfahrern rum, weil ich ein Kompakt-SUV-Fahrer bin. Ich bin auch Fußgänger. Und da halten die natürlich auch den 1,50 Meter nicht ein. Aber dazu habe ich ja entweder hier in diesem Podcast schon was gesagt oder werde es gleich noch sagen. Ich weiß nicht, wann ich es reinschneide. Weil da war auch wieder ein sehr, ich sag mal, intelligenter Mensch, der meinte, er müsste irgendwas auf Mastodon absondern, wozu ich dann noch ein paar Fragen hätte, von wegen gleiches Recht für alle. Weil gegenüber Radfahrern habe ich das ja als Fußgänger oftmals nicht, offensichtlich. Wenn ich selber Radfahrer bin, das bin ich ja zuweilen, wenn auch nur wenige Kilometer im Jahr, dann betrachte ich ja mal alle Seiten, weil ich vielleicht auch alle Klientels bedienen kann, weil ich es ja auch in allen Punkten selber mache. Aber diese radikale Art und Weise, die die hier manchmal an den Tag legen, die kann ich halt nicht befürworten. Aber das ist ja oftmals so, dass auch die eigentlich so, ja, nur ihre eigenen Interessen sehen und alles andere geht denen am Arsch vorbei. So eigentlich. Oder diese radikalen, Jedergruppe. Ja. Der Fußgänger, der Radfahrer, der Hundebesitzer, der SUV-Fahrer, der Karnevalistin, der Raucher. Ja, ist schon richtig, aber dennoch, weißt du, immer nur auf einer Untertasse stehen und den Rand der Untertasse dann als erweiterten Horizont zu sehen, das ist dann vielleicht ein bisschen engstirnig, aber was weiß ich schon. Ja, und gegenseitige Rücksichtnahme endet ja bei der Beschneidung der eigenen Rechte. Und da muss ich dann sagen, hört sich das genauso an, wie man sagt, ne, die Beschneidung der eigenen Rechte. Weil das ist nämlich ein typisches Verhalten, egal wie sehr man irgendwie auf grün oder schick oder sonst was macht. Und deswegen kann ich da viele Menschen nicht ernst nehmen, werde ich auch nicht. Und mir ist überaus bewusst, dass im Gegenzug viele Leute mich auch nicht ernst nehmen, aber auch das müssen sie nicht. Aber wie soll ich sagen, das müssen sie trotzdem aushalten. Ne? Schau, da steht es, das Zelt für Karneval. Es wird noch aufgebaut, die Straße ist gesperrt. Anliegerfrei bis Firma X. Danach geht es nicht weiter, denn da steht jetzt das Karnevalszelt für die Veranstaltung, die Männersitzung, die Frauensitzung, die Lachsitzung. Und immer wenn ich in Zukunft nach Hause komme und hier oben wieder Randale ist, also freundliches Gruppenanstecken mit Grippe, Covid und Noro, mit sentimental melancholischer Beschallung in fragwürdiger Mundart oder zu den neuesten Ballermann-Hits, wer weiß das schon, werde ich selbstverständlich auch in diesen Genuss kommen, denn wenn ich daheim parke und die Türe öffne, dann schallt es herüber, über das Tal, über den Ort, bis zu uns. Ich bin froh, dass die ganzen Schose nicht im Sommer stattfindet, und hier draußen sitzen und das anhören dürfen. Früher hat man im Zelt noch gekehrt, heute nimmt man den Laubbläser. Wenn der Hahn kräht in der Sonne, gibt's nichts mit der Regentonne. Stinkt aber erbärmlich hier, ne? Und die Schuhe werden höher, merkst du? Hier durch den Schlamm, also bei mir klebt das furchtbar im Profil. Ach, Schweine und Tauben. Kommen Erinnerungen an eine Bundeswehr hoch. T-Bereich war es immer so. 8,6. Dürftest du bis zu Hause fertig sein. Audi mit dem V8 ist auch nicht schlecht. Soweit zum Schrittierlavalieren. Auch vom Implantat gibt es Neuigkeiten. Zur Nordseetaufe 2021 verabschiedete sich auf abenteuerliche Weise eine Krone. Das war im Oktober 2021 und seitdem hatte ich diverse kieferchirurgische Eingriffe, denn die Zahnlücke sollte mittels eines Implantats und einem künstlichen Zahn geschlossen werden. Die älteren HörerInnen erinnern sich. Das eingesetzte Implantat sollte mittlerweile ordentlich eingewachsen sein, deshalb hatte ich vor einigen Tagen einen neuen Termin zwecks Freilegung und Aufbau eines Provisoriums. Die zart Beseiteten unter euch sollten die nächsten Minuten jetzt gegebenenfalls überspringen. Wie üblich gab es erst einmal eine ordentliche örtliche Betäubung. Als die wirkte, ging's zur Sache. Zuerst wurde das Zahnfleisch aufgeschnitten und weggeklappt. Danach schliff der Chirurg ein Stück Knochen weg, der über den Rand des Implantats hinausgewachsen war. Sodann wurde das Innengewinde des Implantats freigelegt und ein Stützpfeiler eingeschraubt, damit mittels Resonanzfrequenzanalyse die Stabilität des Implantats geprüft werden konnte. In meinem Fall sitzt das Implantat übrigens bombenfest. Anschließend wurde ein provisorischer Aufbau eingeschraubt und das Zahnfleisch drumherum fest vernäht, damit es gut anliegt und dicht zusammenwachsen kann. Tupfer drauf und draufbeißen. Eine Stunde. Zur Überprüfung wurde abschließend noch ein Rundum-Röntgenbild erstellt, das ging auch mit dem Tupfer, und dann war die Sitzung vorbei. Nächste Woche geht es dann zum Fädenziehen und in 2-3 Wochen zum Zahnarzt zwecks Aufbau eines neuen Zahns. Dann sollte nach gut 16 Monaten die Lücke endlich geschlossen sein. Bis jetzt bin ich zufrieden und würde es jederzeit wieder machen. In Sachen Schmerzen, sowohl nach Wurzelextraktion als auch Implantation und Freilegung, bin ich ohne Schmerzmittel ausgekommen. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich da auch nicht ganz so empfindlich bin. Und mit dieser Bombensensation könnte diese Konserve enden, wenn der Winter nicht zurück wäre. Ja, der Winter ist da. Tatsächlich ist am 19.02.2023 Schnee zu vermelden. Vielleicht auch noch am 20. und am Wochenende, wir werden sehen. Doch das ist eine andere Geschichte. In diesem Sinne war das Konservenradio Dosenhausen Konserve 125 vom 20.01.2023. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen.